Da der alte Papst Gregor abdankte und Johann durch seine Flucht erledigt ist, versucht der König die Abdankung des Spaniers Benedikt, der in Konstanz nicht erschien, durch eine persönliche Besprechung zu erreichen. Doch die Reise erweist sich als ergebnislos. Sigmund wendet sich auch nach Paris und London, um in dem schon so lange tobenden Krieg zwischen England und Frankreich den Frieden wiederherzustellen, dessen Vermittlung er für sich als Oberhaupt der Christenheit in Anspruch nimmt. Erfolg hat er keinen und er kehrt, weit entfernt Friedensstifter geworden zu sein, aus England zurück. In Deutschland findet er den Tiroler Friedrich der Haft entronnen. Hinter diesem steht nun sein Landvolk, so dass Sigmund ihn wieder in Gnaden aufnehmen muss. In Konstanz erreicht der König, dass nun auch Benedikt als verstockter Schismatiker abgesetzt wird. Nach dieser Lösung der Causa Unionis könnte die dritte Frage der Beratungen, die Causa Reformationis, die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern, in Angriff genommen werden. Aber die großen Kirchenherren, die in Konstanz versammelt sind, haben selbst zu viel bei einer strengen Reform an Einnahmen zu verlieren, um sich allzu energisch an sie heranzumachen. Die Italiener, Spanier und Franzosen und schließlich auch die Engländer drängen auf eine Papstwahl, und es ist unter diesen Umständen schon eine bedeutsame Leistung, dass es dem König wenigstens gelingt, 5 Generalreformdekrete zustande zu bringen, in denen unter anderem festgelegt wird, dass der neu gewählte Papst dauernd Konzile zur Herstellung der Kirchenreform abhalten solle, die nächste nach 5, das zweite nach 7 und die folgenden alle 10 Jahre. Nun willigt auch der König in eine neue Papstwahl, aus der Otto Colonna als Martin der Fünfte hervorgeht. Aber es kommt nun genau so, wie es die Deutschen und Sigmund vorausgesagt. Der neue Papst bringt mit großem Geschick die Reformbestrebungen für dieses Konzil und damit für immer zu Fall. Das Ergebnis sind nur mit den Vertretern der einzelnen Nationen vereinbarte Sonderverträge, die sogenannten Konkordate. So darf Sigmund auf 5 Jahre den 10. der kirchlichen Einnahmen behalten, was ihm trefflich zustatten kommt. Schon Ende April 1418 findet die letzte Sitzung des Konzils statt. Konstanz wird die Veranlassung zu den Hussitenkriegen 1419 bis 1436, die dem Deutschtum Böhmens einen furchtbaren Schlag versetzen. Konstanz wird der Anlass zum Verlust des habsburgischen Besitzes in der Schweiz, damit aber auch zur Lösung der Eidgenossenschaft aus dem Reichsverband. Und die dritte große Entwicklung, die mit Konstanz zusammenhängt, ist die Belehnung Friedrichs V. von Hohenzollern mit der Mark Brandenburg 1417. Der König hat diesem treuen Parteigänger das Land schon 1411 und 1415 auch die Kurwürde verschafft. Auf dem Obermarkt zu Konstanz erfolgt nun die feierliche Belehnung. So ist die Mark Brandenburg, für deren Erwerbung Karl IV. Die besten Kräfte seines Lebens geopfert hat, durch das Versagen und das mangelnde Interesse der Söhne dem luxemburgischen Hause wieder entglitten. Die von Sigmund auf einer Fürstenversammlung in Konstanz erhoffte Reichsreform ist nicht gelungen. Der enttäuschte König sagt mit bitteren Worten den Ständen, die deutsche Krone bringe ihm nur Mühe, er sei willens, sich ganz nach Ungarn zurückzuziehen. Bald nach dem Ende des Konzils erhebt sich aus dem Scheiterhaufen der beiden tschechischen Märtyrer Jena Brand, der Sigmund bis knapp vor dem Tode an der Besitzergreifung der böhmischen Länder hindert, die ihm durch den endlich eingetretenen Tod des gänzlich überflüssigen Wenzel sonst mühelos zugefallen wären. In Böhmen lebt im Adel wie in der Bauernschaft maßlose Erbitterung wegen der Verbrennung ihrer Glaubenshelden. Schon kommt es zur Plünderung von Klöstern und Kirchen. Magister Jakob von Mies, ein einflussreicher Vertreter der Universität, erklärt, das Abendmahl sei nur gültig, wenn es in beiden Gestalten gereicht werde. Diese Lehre gewinnt so allgemein Raum, dass die Hussiten auch Utraquisten, weil sie beides Leib und Blut als Messopfer empfangen wollen, genannt werden. Der träge Wenzel verhält sich zuerst duldend, dann gebietet er, die vertriebenen Geistlichen wieder zurückzuführen. Als er den Hetzer Johann Jesenitz aus Prag austreibt und die Entwaffnung der Bevölkerung verlangt, bricht die Revolution aus. Von dem Prediger Johann von Selau, vor allem aber durch den unheimlich düsteren Ritter Zischka aufgehetzt, stürmt die Menge am 30. Juli 1419 das Neustädter Rathaus in Prag, um ihr Mütchen an den deutschen Ratsherren der Stadt zu kühlen, voran den Kelch in der Hand der fanatische Selau und neben ihm der blutgierige Zischka. Der Bürgermeister, 6 Ratsherren, ein Unterrichter und 6 Gerichtsdiener werden in die Spieße der auf der Straße harrenden Menge geworfen. Nun sieht der törichte Wenzel, was er mit seiner weibischen Gefügigkeit gegen seine hussitische Gemahlin Sophie angerichtet hat. Wie tobt er jetzt in seinem Zorn? Ein Schlaganfall lähmt den rasenden König, der, noch ehe es mit ihm zum Sterben kommt, seinen Bruder Siegmund anruft, Ordnung zu schaffen. Kurz nach seinem Begräbnis im Königssaal bricht das Morden los. Siegmund ist den Tschechen als Deutscher und als Mörder ihres Glaubenshelden Hus verhasst. Der König versäumt es, durch einen Krieg mit Venedig am persönlichen Erscheinen verhindert, sich rechtzeitig in den Sattel zu setzen. Trotz einer dann im Dezember 1419 erfolgten Huldigung der Stände in Brünn kann der Fanatismus im Lande nicht beruhigt werden, sodass sich Siegmund in Breslau zum Krieg gegen die Aufrührer entschließt. Der Papst Martin V. lässt das Kreuz zur Vertilgung der Hussiten predigen. Aber die Tschechen erweisen sich in ihrem fanatischen Kampfesmut gegen die Ritterheere der deutschen Fürsten, die mangelhaft ausgerüstet und auch zahlenmäßig unzulänglich sind, als durchaus überlegen. Durch die militärische Ohnmacht des zerrissenen Deutschen Reiches können sie ein Heldenzeitalter erleben. Zischka siegt am 14. Juli 1420 bei Prag, am 1. November desselben Jahres bei Wischerath. Die Hussiten bieten nun die Krone von Böhmen dem Polenkönig Wladislaw an, dann, als dieser ablehnt, seinem Bruder Witold von Litauen. Dieser sendet seinen Neffen Koribut nach Böhmen, um den Rebellen zu helfen. Siegmund sieht sich im Kampfe nur von seinem Schwiegersohn, Herzog Albrecht V. von Österreich, und den Wettinern richtig unterstützt, denen er 1423 die Kurwürde von Sachsen-Wittenberg verliehen hat. Wohl gelingt es ihm, Mähren in seine Hand zu bringen, aber Zischka erringt bei Deutschbrot 1422 einen entscheidenden Sieg und die Hussiten können sogar zum Gegenangriff auf die benachbarten deutschen Landschaften schreiten. Deutschland jedoch bietet das erbärmliche Schauspiel, dass der Nürnberger Reichstag 1422 die vorgeschlagene Reichssteuer gegen die Hussiten ablehnt, dass auch die Einführung einer Reichsmatrikel für die Stellung von Truppen nicht zur Durchführung gelangt. Der beschlossene Reichskrieg unter der Führung Friedrichs von Brandenburg scheitert. Als Zischka 1424 stirbt, haben die Tschechen in dem entlaufenen Mönch Prokop dem Kahlen einen ebenso verwegenen Feldherrn. Das sächsische Truppenaufgebot wird 1426 bei Aussieg völlig geschlagen. Ein Kreuzheer läuft ein Jahr später bei Mies auf das bloße Anmarschieren der Taboriten, so genannt nach der neu gegründeten Stadt Tabor, zurück. Ein neuer Versuch Siegmunds um eine Reichskriegsreform scheitert. Die Hussiten aber drängen aus ihrem durch den Bürgerkrieg verheerten Lande heraus und suchen mit mörderischen Überfällen Meißen, Sachsen, Brandenburg, die Oberpfalz und Österreich heim. Kurfürst Friedrich von Brandenburg muss 1430 im Beheinsteimer Vertrag mit den Hussiten einen Waffenstillstand abschließen. Ein neues Kreuzheer, das durch die Predigten des Kardinals Julian Cesarini zustande gekommen ist, vermag wohl südlich von Eger in Böhmen einzubrechen, läuft aber 1431 bei Taus vor den Scharen des Prokop auseinander. So ist das territorial zerrissene Deutschland geradezu wehrlos und erlebt eine schmähliche Zeit. Nun sucht das inzwischen zusammengetretene Konzil von Basel 1431 bis 1449 Unterhandlungen mit den Rebellen, die in die gemäßigten Calixtiner und die fanatischen Taboriten gespalten sind. Gegen Zugeständnisse des Abendmahles in beiden Gestalten, die Prager Kompaktaten 1433, wird der Friede mit den Calixtinern hergestellt, worauf diese in der blutigen Schlacht von Böhmisch Brod am 30. Mai 1434 die verwilderten Horden der Taboriten zusammenhauen. Prokop fällt in der Schlacht. Siegmund aber erkennt die Kompaktaten an und verpflichtet sich im Sommer 1436 auf dem Landtag von Iglau, dass in den böhmischen Ländern nur Tschechen ein Amt bekleiden dürfen. Nun wird er endlich als König in den verwüsteten Sudetenländern anerkannt, deren einst so stolzes deutsches Bürgertum durch die Hussitenhorden gedemütigt, in manchen Städten sogar völlig ausgerottet worden ist, wo der verrohte tschechische Adel durch die Einziehung der reichen Kirchengüter eine sehr starke Macht geworden, nunmehr das entscheidende Wort spricht und die Bauern endgültig in Leibeigenschaft versunken sind.